Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Klangphysik. Wenn du da bist, kann ich nicht mehr atmen. Stell ich mir die Frage, womit hab ich das verdient? Ich scheiß auf alles, steig ins Auto, fahre. Folge dieser Straße, die mich endlich zu dir bringt. Und wenn du da bist, kann ich nicht mehr atmen. Stell ich mir die Frage, womit hab ich das verdient? Ich scheiß auf alles, steig ins Auto, fahre. Folge dieser Straße, die mich endlich zu dir bringt. Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Bin lila, dass ich da bin. Ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will immer, ich will alles. Ich will fliegen wie beim Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Klein aus für meine Mama. Ich hol mir ne Insel, irgendwo in der Südsee, da wo uns keiner findet. Private Bar, vier Etagen, in Champagnerbecken warten. Will für immer alles gratis, ich will haben, haben, haben. Ich will lila, dass ich stapel dich, will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will auch für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés und dein Whiteberry Lele. Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm. Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen Seiten oder dem dagegen sein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits. Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kennt. Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht, die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Aber alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und wär mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Keine Themen für Songs in diesen Zeiten, aber glaub an dich, geh deinen Weg, schaff mich einfach nicht zu schreiben. Tut mir leid, keine Sätze, die dich auf und dann zum Schluss. Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft bringt. Wer es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen: Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht, die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich erweite in dein Auge. Würd so gerne tauchen bis zum Grund. Was du Schwäche nennst, finde ich besonders. Ich lieb deine Art und für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut. Muss mir nicht irgendetwas vorspielen. Wie du bist du genug. Wie du bist du gut. Ich spür es, muss dich auf die Gedanken, so laut es tut weh. Und obwohl du's mich zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. J-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klangphysik. Ich höre gerne zu beim Schweigen. Wenn ich mit dir ist da Magie. Dir gern deine Schönheit zeigen, die du grad nicht siehst, doch ich weiß nicht wie. Ich spür es, was dich auf die Gedanken so laut es tut weh. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Hey, ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich werd für dich kämpfen, auch wenn ich mich dabei fällt. Ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. Ich werd dich cry, they say, be kind. Cross lines, go wise. Blue face, not mine. I want to whisper by my side. You want to be with me all the time. But you're not. You're not. But you're not. Oh baby, you're not. Tonight. You want to be with me all the time. I can see the coldness in your eyes. That I've tried. That I've tried. That I've tried. I want to whisper by my side. But I stay, so I hope. Last time, I'm fine. But I stay, but I'm lying. I want to you whisper by my side. You want to be with me all the time. But you're not. You're not. But you're not. Oh, baby, you're not. I want to you whisper by my side. You want to be with me all the time. So you whisper by my side. Baby, you're lying. I want to whisper by my side. Listen. dir diese Zeit. Ich hab alles schon probiert, mich selbst therapiert, dich zehnmal schon blockiert, die Wohnung neu tapeziert. Was ich auch mache, das hilft nicht. Ich frag mich, bei wem bist du heute Nacht und das killt mich. Jeder Gedanke handelt nur von dir, ich ertrag's nicht. Du bist weg und ich sitz hier und ich frag mich. Wie viel wieder muss ich noch schweigen, um dich zu vergessen? Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Ich hab schon tausendmal geprobelt, wie hört man auf zu weinen? Doch ich sitz immer noch hier und schreib dir diese Zeit. Wie viel wieder muss ich noch schweigen, um dich zu vergessen? Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Ich lese mir jetzt auf meinen Mund und küsse mich dann so lange, bis ich halb bin. Baby, ich glaub, du weißt, was ich brauch. Küsst all deinen Namen und beschreibst mein Lauer. Kaufst einen Kopf und ich krieg's nicht aus. Und mach uns eine Flasche auf. Baby, mach mein Kopf aus. Nur für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Bin schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich ab. Lass uns beide ein bisschen auf den Fach sein. Komm, ich schenk uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich aus. Lass uns beide ein bisschen auf den Fach sein. Wir schenken uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, bitte mach mein Kopf aus. stark, bleib wahr. Und ich hab doch ein bisschen von dem großen Stock da. Kein Gas, Lockstars. Und der Podcast ist doch kein Gas, Alaska. Geh ich da, du weißt, was ich brauch. Ist da dein Name und du schreist mein Laut. Ist das hier krass, um das im Morgen raus. Dann sind wir abgelaufen, mach mein Kopf aus. Nur für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich ab. Lass uns beide ein bisschen noch gefragt sein. Komm, ich schenk uns beide noch ein Gas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich auf. Lass uns beide ein bisschen noch ein Zeit. Wir schenken uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Ich hoffe, wir sind mit drin und geh vielleicht heute Abend noch. Meine Pudis im Kumpiri auf dein Kopf. Ich komm hin und flipp mit Gin und geh vielleicht heute Abend noch. Meine Booty sind immer ready, ja, das Team hat immer Bock. Ja, sie sagen, wir werden alt, doch ich bin halt linken Top. Ja, ja. Geschaffen, deshalb möchte ich dir heute ein paar Komplimente machen. Schließ die Augen, ich geb dir eine Million an, küsse, du siehst gut aus. Ich hab auch nicht so Ansprüche, nein, ich lieb dich so, du musst mir nicht mal Essen machen. Was man nicht kann, sollte man besser lassen. Girl, lehn dich zurück, ich mach alles für dich. Wenn die Zeit ab und es nicht zu anstrengend ist, du bist nicht wie die anderen, nicht so Modepöppchen. Großen Brüsten, die geboren hübsch sind, du hast deinen eigenen Style, oh, holde mein. In den Zähnen speichere dein goldenes Kleid. Ich schau dir ins Gesicht und denke an Regenbögen, die sind wenigstens schön, nur dein Face ist störend. Ach ja, muss dir dann auch so ein Ding erzählen, aber du wirst es bestimmt verstehen. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen, yeah. An die, die mir damals entflogen, yeah. Schatz, wir verbrachten schöne Tage zusammen, fuhren in den Urlaub, lagen am Strand, haben es länger versucht. Doch ich hab festgestellt, der Toast ist intelligenter als du. Lieg wach mit dir jede Nacht, Engel, mein Name, immer wenn du schläfst. Was ich mal gesagt hab, ist keiner so wie du ist. Da wusste ich noch nicht, dass du 30 Kilo zunimmst. Du hast nicht gedacht, ich geh nicht ohne dich fort. Gibt's eine neue Dinge, bin ich Drogen besorgt. Stimmt, du hast echt, wir hatten wirklich gute Zeiten. Das will ich nicht bestreiten, schau, wie schön blau deine Augen sind. Hat sich mit der Faust geschminkt, Frauen wie dich gibt's in tausend Städten. Lause Mädchen, lauf Mädchen. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen ist. Das tut mir so leid. Doch du bist nur der Trostpreis. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist so der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen ist. An die, die mir damals entflogen ist. Es tut mir so leid. Du bist so der Trostpreis. Es tut mir so leid, es tut mir so. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen ist. An die, die mir damals entflogen ist. We'll be right back. schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Sing dabei von dir. Dancing on the rooftops that we put up on.

Auf mein iPhone, komm. Fragst du mich nie, ob ich vorbei komm, so. Schreib's nur im Radio, läuft grad dein Scheiß-Song. Ja, hab ich mitbekommen, doch was hab ich davon? Fahr durch die Straßen nur als Zeitvertreib, weil ich es nicht ertrag, allein zu sein. Ich darf keine Nacht vor 3 Uhr ein. Ich bin so allein. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Und für uns zwei gab es wohl keinen Platz. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Frag mich, bist du grad glücklich da, wo du bist? Oder ob du uns wenigstens ein bisschen vermisst? Weißt du, was ich gerade mach? Ich such nach dir und ich find keinen Ersatz. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Wenn deine Nachricht auf mein iPhone kommt, steht da nie was von der zweiten Show. Schreib's nur im Fernsehen, noch gar dein Scheiß Song. Ja, hab ich mitbekommen, hab ich für dich gesorgt. Ich merk, der Boden unter mir bricht ein. Dich zu vergessen, das ist nicht so leicht. Ich glaub, so tief bin ich noch nie gefallen. Ich bin so allein, ich weiß nicht was. Und für uns zwei gab es wohl keinen Platz. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Frag mich, bist du grad glücklich da, wo du bist? Oder ob du mich wenigstens ein bisschen vermisst? Weißt du was? Ich gerade mach. Ich such nach dir und ich find keinen Ersatz. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Ich bin allein in dieser Geisterstadt. Ich bin allein in dieser de la palabra de Dios. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Jet Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Klangphysik. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. She's screaming, I'm on my mind.